Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Rundreise durch den Süden von Afrika, den ich mit meiner Familie im April 2024 gemacht habe. Und ich habe euch so alle Tipps zusammengestellt, ich erzähle euch ein bisschen über die Reise und alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr dort in diese Gegend einfach fährt. Wir waren 3 Wochen unterwegs und außerdem habe ich einen Arbeitskollegen, der halb Deutscher, halb Afrikaner ist und in Somalia geboren. Und habe mich da auch noch so ein bisschen über das Land erkundigt. Die Reise selbst, wir sind von Frankfurt aus geflogen, über Addis Abeba oder Addis Ababa, wie es in Äthiopien heißt, die Hauptstadt. Also so ein richtig schönes Eck rein. Das ist ein langer Flug darunter, ja, direkt ist das nicht so tragisch. Wenn ihr da über Umwege fliegt und dann eben länger am Flughafen seid, kann das schon lang sein. Ihr habt keine Zeitzonenverschiebungen nach Namibia, Windhoek, wo wir dann gestartet sind. Nach Addis Abeba sind es dann 1 oder 2 Stunden, glaube ich. Also Afrika ist schon sehr direkt unter Deutschland und Österreich. Wir sind in Windhoek gelandet, also in Namibia. Unter Namibia ist noch Südafrika. Da ist sonst nichts mehr, das heißt nicht ganz runter, sondern ein Land drüber. Namibia, dann östlich davon ist Botswana, dann hoch in Botswana, dort sind die Victoria-Fälle, und zwar ist das so eine Grenze, wo Namibia, Botswana und Zimbabwe aufeinandertreffen. Dann eben zu den Victoria-Fällen, dann an der Grenze von Angola zurück und dann bei Namibia wieder an die Küste. Das wäre sehr spannend, das war das erste Mal, dass wir an der Küste waren. Und dann wieder nach Windhoek, also Hauptstadt von Namibia. Und dort sind wir geflogen, das ganze 3 Wochen. So, wir haben zuerst mal die Tipps für die Einreise und für die ganzen Grenzen. Diese Reise war wirklich sehr lange und wir sind sehr oft an der Grenze gestanden. Also alles, was ihr dazu wissen müsst, ganz zuerst. Ich habe Addis Abeba eigentlich nur erwähnt, weil dieser Flughafen so unfassbar teuer ist. Also das ist wirklich eine unverschämte Frechheit, wie viel dort das Essen kostet. Du kannst ja nicht raus, wenn du da nur zwischenlandest, das wissen sie. Ich habe bei Burger King geguckt, billigste Burger 10 Euro, sonst 15 bis 20 Euro. Pizza Hut, das war eine Pizza, also ein Stück kann man sagen, es war zwar rund, aber wirklich mini um 15 Euro war das billigste und sonst 20 Euro, das war immer noch keine ganze Pizza, sondern so eine halbe oder Viertel Pizza, waren dann irgendwie 20 Euro. Also wirklich unverschämt. Dafür ist der Duty Free dort billiger. Am Alkohol kann man es jetzt schwer messen, weil Alkohol ist einfach in Afrika generell jetzt teurer als in Deutschland und in Österreich. Aber ich habe jetzt einfach zum Vergleich die Zigaretten hergenommen, die waren glaube ich nochmal um 10 Euro billiger als in Namibia. Also nur, dass ihr hier eine Einschätzung habt. In Addis Abeba vielleicht Duty Free einkaufen, aber nicht essen gehen. Generell, wenn ihr dorthin fliegt, heißt es kein Plastik mitnehmen, keine Plastiksackerln und keine Plastikflaschen. Ja? Was ich so ein bisschen als Point empfinde, weil dort gibt es wirklich, also dort lebst du mit Plastikflaschen, ja, du brauchst ganz viel Wasser, du kannst natürlich das Wasser dort nicht trinken und das wird dir einfach in so 5 Liter Flaschen, 3 Liter Flaschen und halt alles auch in klein verkauft. Wir wurden nicht kontrolliert in Windhoek. In Windhoek ist jetzt auch keine großartige Kontrolle. Wenn ihr woanders hinfliegt, weiß ich es nicht. Es wurde einfach gesagt, bitte keine Plastikflaschen mitnehmen. Kam heutzutage eh schwer, aber natürlich kann ich eine leere mitnehmen, die mir irgendwo vielleicht noch auffüllen in Frankfurt. Das sollte man nicht machen und Sachen nicht in so Sackerln, Plastiktüten irgendwie reingeben. Windhoek, der Flughafen ist wirklich komplett außerhalb, also da ist nichts. Ja, zuerst glaubt man gar nicht, dass man am Flughafen von der Hauptstadt ist, ja, weil du bist einfach mitten im Nirgendwo, da gibt es 2 Landebahnen und noch ein Flieger ist da gestanden. Also da kann man sich vielleicht so leicht täuschen lassen, dass man denkt, man ist noch gar nicht da. Dann bei der Einreise hat ein sehr netter Herr gefragt, so wie viele Tage seid ihr in Namibia? Und wir konnten es nicht beantworten, weil wir zum einen konnten wir es tatsächlich nicht genau sagen, das hing davon ab, wie jetzt der Reiseveranstalter das plant. Aber wir haben nicht verstanden, so wollen sie jetzt insgesamt, das heißt, wir sind in Namibia, fahren weg, kommen wieder zurück und dann sind es in Summe 4 Tage oder wollen sie jetzt 25 Tage, wie lange diese ganze Reise dauert. Und er meinte so, wir sollen ihm das nicht erklären, sondern einfach sagen. Also auch ein Geschöpf Gottes, wo du das einfach akzeptieren musst. Egal, er schreibt dann 30 Tage drauf. Ja, also wenn ihr unter 30 Tagen seid, dann müsst ihr das nicht ausdiskutieren. Ansonsten wissen wir bis heute noch nicht, wollt ihr wissen, wann wir wieder abfliegen? Oder wollt ihr wissen, wie viel in Summe wir in Namibia Zeit verbringen oder was auch immer? Ich glaube, er wusste es selbst nicht so ganz. Es herrscht dieselbe Bürokratie bei uns, wie bei uns. Also ich finde, die sind nicht engagierter, die sind aber auch nicht weniger engagiert. Du brauchst eben ungefähr so lange, wie du bei uns auch für Formulare und alles brauchst. Und du musst an jedem Übergang eben Formulare ausfüllen. Da ist es auf jeden Fall super, wenn ihr einen Guide dabei habt, der das letzte Mal, als er dort war, diese Formulare schon mitgenommen hat, euch einen Bus gibt. Unsere Guide konnte das nicht so geil. Die hat es dann für die nächste Gruppe ausnahmsweise mal gemacht. Aber es ist wirklich so, dass man sehr oft an Grenzen steht und da musst du immer wieder dasselbe ausfüllen, aber jetzt mal andere Sprache, ein bisschen anderes Formular, auch Einreise und Ausreise aus Namibia, und du bist da ständig am Formulare ausfüllen, wenn jetzt eine große Gruppe seid, ja. Es sind zwei, drei langsame dabei, du gehst da rein, dann kommen schon mal irgendwie 20, 30 Leute da ran, dann wartest du schon mal und dann müssen alle noch ausfüllen, ist das unangenehm. Die Zeit müsst ihr auf jeden Fall einschätzen. Was der größte Point war, war diese Maul- und Klauenseuche, denn ja, gerade wenn man zu den Viktoria-Fällen fährt, wollen sie Maul- und Klauenseuche verhindern. Und deswegen musst du mit deinen Schuhen durch so ein Beet gehen. Ja? Das ist wirklich einen halben Quadratmeter und da ist so Chemikalie drinnen. Und dann soll das gut sein. Ey, ich garantiere, das wird den ganzen Tag nicht nachgefüllt, vielleicht auch schon 3-4 Tage nicht, wenn da ein paar hundert Leute durchlatschen. Funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr. Das Geile ist aber, sie sagen, du musst immer ein zweites Paar dabei haben. Das heißt, wenn du jetzt im Bus bist und deine Koffer sind irgendwo, oder du reist selbst, ja, und deine Koffer sind irgendwo, dann ein zweites Paar Schuhe immer heraus und parat haben. Das glauben sie angeblich, dass das dann alle Schuhe sind, und durchsuch nicht dein Gepäck, weil du die zwei desinfizieren könntest, dachten wir, naja. Und wenn du nur ein paar Schuhe dabei hast, sagen die, oh, du hast sicher noch ein zweites im Gepäck, und du suchen dein Gepäck, was bis zu 5 Stunden angeblich dauern kann, hat uns unser Guide gesagt. Wie dem auch sei, einfach ist es ja, ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen. Der Point ist nur, wir gehen da durch, ja, halten unsere Schuhe, gehen da durch und bücken uns dann runter, um auch die Schuhe, die wir in der Hand haben, zu desinfizieren, und dann meine die, nee, also das müsst ihr natürlich nicht machen. Dann macht die Aktion keinen Sinn. Ja, du fährst 10 Meter weiter, wechselst die Schuhe und dann hast du das gleiche Problem wie vorher. Wir haben es nicht verstanden. Aber wenn ihr Namibia, Botswana, Simbabwe, wahrscheinlich auch Angola unterwegs seid, hey, habt ein zweites Paar Schuhe im Rucksack und ihr könnt euch den Spaß ersparen. So, der Süden von Afrika, Malaria-mäßig. Wir waren im April dort, wir haben Malarone genommen, das heißt, da fangst du kurz vorher an oder eben direkt, wenn du dort bist, einfach so Tabletten und nimmst die noch ein paar Tage nachher und dann bist du safe. Ja. Dann gibt es so ein Spray, damit kannst du deine Kleidung einsprühen. Das sollte man vorher machen, wir wollten das natürlich nicht machen, dass die Kleidung im Gepäck schon eingesprüht ist. Der ist so giftig, da ist dann alles kaputt, ja, also der ist auch für euch wirklich schädlich, das heißt, dann muss man sich eben überlegen, und es gibt ein Spray für die Haut, da sagt sogar mein Freund aus Afrika, den nehmen sie auch, also gerade wenn sie abends in den Busch gehen oder so, das solltest du schon auftragen, weil sonst ist es ein bisschen gefährlich. Wir haben fast keine Moskitos gesehen, wir hatten einmal die Situation, dass in einem Zimmer, also in einer Lodge von 30 waren wirklich sehr viele Mücken. Weiß ich jetzt nicht, wie gefährlich die waren, aber sonst hast du immer so diese Netze, ja, die sind zusammen so geknollt, und ja, bevor du schlafen gehst, machst du die eben auf, guckst, dass kein Tier darunter ist, und dann schläfst du unter diesen Netzen. In dieser Zeit hatten wir einfach wirklich wenig Probleme, bei anderen Zeiten kann ich es nicht sagen, aber ansonsten, er meinte halt, Spray ist wichtig, sonst sollte es nicht so schlimm sein. Zum Land selbst, Südafrika, also im Süden von Afrika, was ihr wissen solltet, also es sind wirklich unendliche Weiten, man fährt sehr lang über sehr karge gleiche Landschaft, gleiche Vegetation. Das ist keine Abwechslung, das macht auch wirklich wenig Spaß. Das Einzige, was dann Spaß macht, auf diesen Strecken könnt ihr immer wieder Tiere sehen. Also das kann durchaus sein. Also Gnus, Impalas und so generell und sonst. Jetzt nicht, dass ihr das ständig habt, ja, aber vereinzelt könnt ihr dann stehen bleiben, euch das ansehen. Mal eine Giraffe, mal ein Elefant, mal ein Zebra, das ist alles drinnen. Aber ansonsten sind das wirklich viele hundert Kilometer, ja, auf miserablen Straßen. Das heißt, das müsst ihr auch einplanen, wenn ihr selber fahrt oder wenn ihr eben jetzt eine geguidete Tour habt, ja, wie das bei uns war, und die bieten uns so eine lange Fahrt an, also so viele Wege und so viele Punkte, dann müsst ihr einfach ein Gefühl dafür haben, wie lange sitze ich denn da im Bus, weil bei uns war das einfach nicht transparent. Ja, das ist das, was wir unserem Reiseveranstalter hier ankreiden, zu sagen, liebe Leute, ihr sagt, da gibt so viele Aktionen, die man machen kann, so viele Aktivitäten, ja, und das ist gar nicht möglich, weil wir die meiste Zeit auf der Straße sind. Es sind dort schlechte Fahrzeuge, wesentlich besser, als ich mir es gedacht habe. Ich kenne das so, dass von uns teilweise Fahrzeuge, die hier nicht mehr durch den TÜV kommen, die 10 Jahre alt sind, dort unten nehmen. So, also das war es auf keinen Fall, aber es sind trotzdem schlechte oder ältere Fahrzeuge, die natürlich durch diese extremen Belastungen dieser kaputten Straßen sehr mitgenommen sind. Das solltet ihr auch wissen. Die Straßen selber sind jetzt auch nicht so schlimm, als ich gedacht habe. Es war so 2/3 asphaltiert. Wenn es dann wirklich nur mehr das ist, dann ist es unlustig. Ja, also dann brauchst du auch eine gute Federung. Wir hatten einen großen Bus, es ging, ja, aber schlafen kannst du da zum Beispiel nicht mehr, weil da klatscht es dich schon durch die Gegend. Bei uns war es so, es waren 2 Reifen kaputt, ja, beim LKW. Es war der Bremsschlauch einmal kaputt, konnte alles gerichtet werden, aber von der gleichen Company im Truck, der ist einfach stehen geblieben. Ja, das 6, 7, 8 Stunden vor Windhoek, und das heißt dann, der Fahrer fährt mit uns mit, oder beziehungsweise ist er mit einem anderen mitgefahren, fährt dann in die nächste Stadt, und mit einem Truck von uns, der jetzt uns alle dorthin gebracht hat, fährt er wieder zurück, holt die anderen ab, die warten dann 12 Stunden und egal wie spät es ist, müssen dann dort eben wieder aufbrechen und dann eben noch in unserem Fall schauen, wie sie rechtzeitig eben zum Flughafen kommen. Hat alles geklappt, ja, aber beim Fahrer auch fragwürdig, der ist dann einfach mal 24 Stunden auf und ist in den 24 Stunden, weiß ich nicht, 13, 14 Stunden Auto, also Bus gefahren. Das ist wahrscheinlich nicht das Sicherste, was man sich jetzt hier vorstellen kann. Der Arbeitseifer generell im Land, ich kenne das immer so, dass man sagt, ja, die Afrikaner wollen ja nicht arbeiten. Ich kann das so wirklich nicht nachempfinden oder nicht sagen. Die haben einen anderen Lebensstil, die haben vielleicht eine bisschen ruhigere Lebenseinstellung, und es gibt natürlich einzelne Gruppen, die wirklich noch so leben wie vor vielen Jahren. Jetzt auch nicht im Busch, ja, aber die einfach irgendeine andere Lebensart haben. Aber ansonsten waren die Leute in den Supermärkten oder ja, überall, wo du einkaufen gehst, wo du bei den Lodges oder so, die waren alle super bemüht, die waren alle super nett. Also da kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Es gibt wenige Bettler. Dort, wo wir waren, gibt es wenige Bettler. Meine Family war vorher in Madagaskar. Das Land ist einfach deutlich ärmer. Ja? Da gab es nur Reis mit Bohnen oder Bohnen mit Reis, und da sind hunderte Kinder, die dich irgendwie bebetteln. Die lieben Stifte anscheinend, ja, also neben Geld natürlich. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele so Kulis und Stifte mitgenommen. Das war aber da gar nicht. Also in Madagaskar kannst du die zuhauf verteilen, aber hier sind wir mit vielen Stiften wieder zurückgefahren. Das hat nur die Himbas interessiert. Man sollte aber trotzdem vorsichtig sein. Wir waren dann wirklich mitten in der Nacht an der Küste, und da habe ich mir dann schon gedacht, mit 3 Frauen so mitten in der Nacht, es waren schon Leute dort, man soll halt einfach nicht dumm sein, ja, und irgendwelche Risiken eingehen. Ich kenne das auch von Kenia, da ist das noch eine Ecke schlimmer gewesen, als meine Mutter damals dort war. Weiß ich nicht, wie es jetzt ist, aber das ist bei uns dasselbe, ja. Es ist einfach in einer Stadt oder so nicht jede Ecke sicher, mitten in der Nacht, da soll man sich das eben überlegen, aber ansonsten war es eigentlich relativ safe. Und spannend sind wirklich auch noch die Sicherheitsstandards, weil wir waren so Bridge Swinging, das ist Bungee Jump und dann, dann schwingst du so durch, und Rafting und Bridge Sliding und den ganzen Quatsch. Und ich war mal Bungee-Jumpen und Fallschirmspringen in Österreich. Also da waren damals, das ist auch schon länger her, diese Standards bei weitem, also wirklich bei weitem nicht so hoch als dort. Da sind wirklich mehrere Leute, die ständig filmen, die ständig irgendwie sagen, check Safety 1, Safety 2, Safety 3 und wirklich alles total kontrollieren. Also das war schon richtig ordentlich gemacht. Also von dem her, nennen wir es Arbeitseifer oder so, war das alles ziemlich cool. So, dann die Tiere. Generell, um dort Tiere zu sehen, fahren wir dann so in Nationalparks. Es gibt eben auch viele Tiere auf der Straße, habe ich eh schon gesagt. Wir waren in 3 Nationalparks und das ist dann schon so irgendwo die Idee, wenn man dort ist und wirklich Tiere sehen will, dass man dann zu so einem Park fährt und dann zum Game Drive geht. Das alles aber beim nächsten Mal, dass dieses Video hier nicht ewig dauert, ich werde es ein bisschen aufteilen, kommt aber dann hoffentlich schnell hintereinander. Liebe Kreativskeptiker, wenn ihr in Afrika wart, Tipps oder so habt, bitte einfach ab in die Kommentare, vielleicht kann ich noch was mit reinnehmen, und ansonsten segeln wir straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.